So, wie heißen Sie? Ich heiße Peter Müller. Herr Müller, können Sie bitte Ihre Vorname und Nachname Ich höre Sie nicht buchstabieren? so gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob das in meinem Computer liegt. Okay. Akustisch. Okay. Okay, gerade ist gut, oder? Etwas besser. Okay. Und Herr Müller, können Sie bitte Ihre Vorname und Nachname buchstabieren? Ja, also mein Vorname Peter und der Nachname Müller. Herr Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 66 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Ich bin geboren 1960 am 15. Januar. Am 5. Am Januar. 15. Januar 1960. Wie groß sind Sie? 1,82 Meter. Und gerade wie viel wiegen Sie? Wie viel wiege ich? Vielleicht 89 Kilo? Und vielen Dank für die Informationen. Herr Müller, was führt Sie heute zu uns? Was kann ich für Sie tun? Ich bekomme in seit einiger Zeit schlecht Luft. Entschuldigung, ich habe nicht Sie akustisch verstehen. Können Sie bitte wiederholen? Ich bekomme seit einiger Zeit schlecht Luft. Schlecht Luft, okay. Seit einigen Stunden. Und gerade haben Sie Ich habe nicht Stunden gesagt. Ich habe gesagt, dass ich seit einiger Zeit schlecht Luft bekomme. einigen Zeiten, Entschuldigung. Einiger Zeit. Ja, und zum Beispiel seit einer Stunde oder können Sie wieder ganz genau sagen? Können Sie das bitte etwas genauer sagen? Können Sie Meinen Sie bitte damit etwas genauer? Stunden, Tage, Wochen oder Ja. Monate? Können Sie bitte etwas genauer sagen? Stunde, Tage oder Woche? Genau. Ich habe schon seit ein paar Wochen, also schon seit bestimmt 3 Monaten geht das so. Und Drei das wird immer Monate. schlimmer. Sie kriegen ja schwer Luft. Habe ich richtig verstanden? Okay. Und ja, gerade wie ist die Station? Haben Sie Schwierigkeit bei wieder Luft kriegen? Bitte? Gerade momentan. Haben Sie Schwierigkeit beim Luft kriegen? Beim Luftkriegen sagt man, Oder? glaube ich, so nicht. Haben Sie momentan Probleme, Luft zu kriegen? Beim Atmen, oder? Ja. Beim Atmen geht auch, genau. Ja. Ja, habe ich ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, das ist heute ganz schlimm. Also es ist schon seit Wochen so, aber jetzt heute ist ganz schlimm. Herr Müller, gerade muss ich die Aufnahmegespräch unterbrechen und Ihre Vitalparameter ja, prüfen. Wenn alles okay, dann können wir weitermachen. Ja, ich bitte darum, bitte, ja. Okay, dann wir haben gemacht und dann können wir weitermachen. Super. Okay. Ja, begleitend, haben Sie noch andere Beschwerden? Naja, die Luftnot schränkt mich schon sehr ein. Das ist schon richtig schlimm. Okay, und du hast ja Luftnot, zum Beispiel Brustschmerz, Husten. Schmerzen würde ich das nicht nennen. Es ist eher so wie Beklemmung. Beklemmung. Sie können nicht die Luft ja, raus bringen, oder? Wie meinen Sie mit Beklemmung? Beklemmung? Wissen Sie nicht, was Beklemmung ist? Beklemmung ist Einengung, Beklemmung. Ich habe in der Ja, Brust das Gefühl einer Beklemmung. wie eine Enge gefühlt. Richtig. Okay, und diese enge Gefühl auch haben Sie seit 3 Monaten, oder? Haben Sie das Enggefühl auch seit 3 Monaten? Haben Sie diese enge Gefühl auch seit 3 Monaten? Nein. Ja, ich habe das schon länger, nicht seit 3 Monaten. Das kam dann irgendwann dazu. Ich kann nicht, das bedeutet also, Beklemmung heißt, ich kann nicht richtig einatmen. Es fällt schwer einfach. Ich kriege die Luft nicht rein. Okay, und ja, ich habe schon gefragt, ob Sie haben Sie auch Husten? Ja, nein, nicht wirklich. So ganz, ganz leicht, manchmal wie so ein Reizhusten. Reicht trotzdem. Und diese Luftnot, ja, haben Sie diese Luftnot zum Beispiel bei Belastung oder auch in Ruhe? Ja, also vor allen Dingen bei Belastung. Ich kriege zu Hause, komme ich die Treppe auch nicht mehr so gut hoch ohne Luftnot. Vor allen Dingen beim Treppensteigen. Beim Treppensteigen. Okay, und benutzen Sie mehr Kisten beim Schlafen als früher? Ah, als sonst, ne? Ja. Als sonst. Als sonst. Ja, ich kann nicht mehr flach schlafen, das geht nicht mehr. Okay. Und haben Sie auch Kraftminderung in letzter Zeit? Ja, ich bin sehr schwach jetzt. Ich kann ja nicht mehr viel machen, weil ich Luftnot habe. Ich kann tägliche Aufgaben nicht mehr erledigen ohne Luftnot. Ich verstehe Sie. Und ja, Sie haben schon gesagt, auch die Schmerzen nicht Sie sehr. haben schon gesagt, auch geht nicht. Dieses auch immer falsch positioniert. Sie haben auch schon gesagt, oder? Wir haben auch schon gesagt, dass Sie die Schmerzen nicht genau haben. Keine richtigen Schmerzen haben, dass sie keine richtigen Schmerzen haben, genau. Ja, aber zum Beispiel, ich möchte auch fragen, ob bei Belastung haben Sie auch Schmerzen im Brust oder? Ob ich unter Belastung, vor allen Dingen Ja. unter Belastung Beschwerden habe in der Brust. Das wird nicht mehr bei Belastung. Bei Belastung habe ich mehr Luftnot. Nur Luftnot. Okay. Haben Sie geschwollene Beine? Oh ja, meine Beine sind dick. Aber ich habe das Gefühl, dass rechts etwas dicker ist als links. Ja, dicker als vorher, nicht ganz Beide Beine sind dicker als sonst. dicker. Okay. Beide Beine sind dicker als sonst. Und Also. ich habe das Gefühl, dass rechts sogar noch dicker ist als links. Rechts, okay. Rechts. Dicker als ja, linke Seite. Okay, haben Sie Schüttelfrost, Schweißausbruch, Nachtschweiß, Herzrasen, Herzklopfen? Schüttelfrost, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, das habe ich alles nicht. Aber wenn ich mich anstrenge, habe ich Herzrasen. Ja, wenn ich anstrenge und wenn ich, habe ich Luftnot und Herzrasen. Ja. Man kann sagen, beschwerdeabhängige Herzrasen, wenn Sie so. Richtig, genau. Und es ist mir aufgefallen, dass die Beine vor allen Dingen abends dicker sind als tagsüber. Abend, okay, das ist auch sehr wichtig. Als tagsüber. Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich Gewicht ab und zugenommen? Nein. Ja, ich habe jetzt zugenommen, weil ich viel Wasser im Körper habe. Ja. Wie viel Kilogramm und in welchem Zeitraum? Also in den letzten, sagen wir mal, in den letzten 3 Monaten ungefähr, habe ich bestimmt 8 Kilo zugenommen. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen, Stuhlgang? Also momentan habe ich eher das Problem, dass ich zu viel Wasser lasse, vor allen Dingen nachts muss ich ständig aufstehen. Viel Wasser lassen. Okay. Haben Sie übermäßige Durst? Ist mir nicht aufgefallen. Okay, und müssen Sie häufig zur Toilette gehen, oder? Ja, habe ich ja gesagt, vor allen Dingen nachts. Nehmen Sie zurzeit irgendwelche Medikamente? Ich habe Bluthochdruckmedikamente. Und was ist der Name? Bitte? Können Sie bitte, wie ist der Name des Medikamentes? Ah, ich nehme momentan Ramipril ein, 5 Milligramm. Morgens und abends. Und der Hausarzt hat mir noch ein Medikament gegeben, 10 Milligramm. Ich weiß nicht, wie es heißt. Er hat gesagt, das muss ich einnehmen, weil ich so viel Wasser im Körper Ah, habe. okay. HST oder Prosimid, erinnern Sie sich? HCT ist es nicht, Furosemid ist es auch nicht. Es sind 10 Milligramm. Spinolactone, okay. Ihr Appetit? Wie ist Ihr Mein Appetit? Appetit? Naja, mir geht's schlecht. Wie soll man denn da Appetit haben? Ich fühle mich nicht gut. Ich habe Luftnot, da kann man nicht gut essen. Okay. Haben Sie Blähungen, Blechsucht, Was für eine Sucht? Blechsucht, Blähungen, Vollgefühl im Bauch? Blähsucht? Gibt es das Wort? Ja, ich meinte Blähungen. Ja, Blähungen. Wissen Sie, ich bin momentan überall so geschwollen, dass ich Ihnen das nicht genau sagen kann. Ja. Aber volle Gefühle haben, Sie haben keine volle Gefühle. Ich habe Luftnot. Ich kann das nicht differenzieren, ob da Völlegefühl mit dabei ist oder nicht. Also mich belastet vor allen Dingen die Luftnot momentan. Okay. Entschuldigung, vielleicht habe ich gefragt, aber ich erinnere mich nicht genau. Haben Sie Fieber? Ich habe Gerade? nein. Also Okay. Kein nein. Fieber. Nein. Herr Müller, haben Sie irgendwelche Allergien oder Unsicherheit? Penicillinallergie. Wie äußert sie oder wie reagiert sie? Wie reagieren Sie darauf? Ja, wissen Sie, ich habe das einmal gekriegt. Ja. Da hatte ich eine Lungenentzündung und das Okay. war ganz schlimm, weil ich habe dann ganz schlimm reagiert und eigentlich war es sowieso falsch, weil ich hätte ein anderes Antibiotikum kriegen müssen, denn wegen meiner Lungenentzündung. Auf jeden Fall war das so, dass ich im ganzen Körper Ausschlag hatte und Luftnot bekommen habe. Und dann hat man zu mir gesagt, dass ich eine Penicillinallergie habe und dass ich nie wieder Penicillin haben darf. Okay, wir achten auch ja, auf diese Situation. Und haben Sie Sagen Sie auch einfach, wir passen auch auf. Wir werden auch wir aufpassen, passen, dass Sie ja, kein okay, wir Penicillin kriegen. passen. Okay. Haben Sie irgendwelche Unverträglichkeit? Zum Beispiel, wenn etwas essen, dann nach dem Essen fühlen Sie sich schlecht. Nein, nein, habe ich nicht. Okay. Und haben Sie irgendwelche chronischen Erkrankungen? Ich meine Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder irgendwelche Krebs. Superkrankheit? Was ist eine Zucker. Superkrankheit? Zucker. Zuckerkrankheit. Zucker. Zucker. Zuckerkrankheit. Zuckerkrankheit, ja. Nein, Diabetes habe ich nicht, aber ich habe einen Bluthochdruck. Seit wann? Ich bin, hören Sie mal, ich bin 66 Jahre alt. Ich bin schon über 20 Jahre natürlich, habe ich schon meinen Bluthochdruck. Seit 20 Bestimmt Jahren. 20 Jahre. Okay, und die Medikamente, die Sie haben, schon gesagt, die nehmen Bitte? Sie dagegen. Nochmal? Nochmal? Dagegen nehmen Sie Medikamente, die Die Sie Sie bereits schon erwähnt haben. erwähnt haben. Ja, genau. Ich nehme dagegen, nehme ich Ramipril ein. Das ist das einzige Medikament, was ich zurzeit einnehme. Und der Hausarzt hat mir diese 10 Milligramm aufgeschrieben noch. Okay. Und diese 10 Milligramm ist einmal täglich. Er hat gesagt, ich soll es vor allen Dingen morgens einnehmen, weil sonst muss ich nachts noch mehr aufstehen auf die Toilette, hat er gesagt. Okay. Das ist eine harntreibende Medikament. Ja, genau. Er hat gesagt, es ist harntreibend. Okay. Außerhalb oder nehmen Sie irgendwelche Medikamente außerhalb dieser Medikamente ein? Nicht außerhalb, sondern außer diesen Medikamenten noch. Außer Außer, diesen. einfach nur außer. Ja, außer. Sie meinen so Vitamine oder was meinen Sie? Egal. Nein, ich nehme nichts ein, wirklich nicht. Glauben Sie mir, ich nehme nur die Medikamente ein, Okay. mehr nicht. Ja. Ich verstehe Sie. Okay, Herr Müller, rauchen Sie? Ich habe früher habe ich geraucht, aber ich rauche nicht mehr. Okay, und wie lange und wie viel haben Sie geraucht? Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe vor 10 Jahren aufgehört und ich habe bestimmt 20 Jahre lang geraucht, eine Packung am Tag. Trinken Sie Alkohol? Alkohol? Ja. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Hatten oder haben Sie Kontakt mit irgendwelchen Drogen? Nein, nein, nein. Ja, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Ach so, Ja. nein, ich nehme keine Drogen. Hören Sie Okay. mal. Schön. Okay, und sind Sie vollständig gegen Kinderkrankheit und Corona geimpft? Ja, eigentlich schon. Schön. In letzter Zeit waren Sie im Ausland? Meinen Sie in letzter Zeit, mit letztes Jahr oder dieses Jahr? 6 Monaten. In letzte Nee, 6 Monaten. nein, nein. In den letzten 6 Monaten war ich nicht im Ausland. Und in Ihrer Familie gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen? Ich meine bei Ihrem Vater, Ihrer Mutter, falls Sie Geschwister haben, bei Ihnen. Meine Mutter war gesund. Die hatte eigentlich keine besonderen Erkrankungen. Und mein Vater hatte Bluthochdruck. Habe ich, glaube ich, von ihm die Gene geerbt. Dann hat mein Vater hat dann auch noch irgendwas am Herz gemacht bekommen. Ich weiß aber nicht was. Die haben irgendwas aufgemacht, die Gefäße aufgemacht. Gefäß, wie eine Operation, oder? Das war keine richtige Operation. Die haben das ambulant gemacht. Die haben ihn, naja, ich weiß nicht genau. Herzkatheter. Ja, genau, die haben einen Herzkatheter gemacht. Und da haben die irgendein Gefäß aufgemacht. Okay, und auch bei einer Gefäß. Ich weiß nicht, wie viel Gefäß, aber die haben was aufgemacht, haben sie gesagt. Okay. Und haben Sie Geschwister? Sie schon. Wir haben. Aber bei meinem Vater ist das noch nicht alles fertig. Der hat ja Ah, noch okay, was. bitte. Genau, Entschuldigung. der hat eine COPD Ja. noch und er hat Diabetes. Diabetes. Ja, gegen Diabetes. Nimmt er irgendwelche Medikamente oder Spritze? Ja, er nimmt Metformin, nimmt er ein, glaube ich. Ich glaube, Okay. Tabletten. Nee, Insulin spritzt er nicht. Tabletten. Ich glaube, Metformin. Metformin, okay. Vielen Dank. Und noch gibt es andere Erkrankungen bei Ihrem Vater? Noch auch diese Sachen immer und noch gibt es noch und gibt es noch. Erst das Verb Gibt und dann, es? ne? Ja, Und gibt es okay. noch. Ja. Nein, das war's. Das Okay. reicht auch, ne, Herr Doktor, das ist schon. Natürlich, ja, das ist sehr viel. Okay. Ja, sind Sie verheiratet, oder? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe Kinder. Ich habe drei Kinder. Sind Sie gesund? Die sind gesund und sind auch schon erwachsen. Okay, und was machen Sie beruflich? Ich bin jetzt berentet. Bin ja 66 Jahre alt. Und früher Anwalt. Anwalt, okay. Treiben Sie Sport? Ja, ich mache regelmäßig Sport. Jetzt natürlich mit dieser Luftnot schon lange nicht mehr. Das geht nicht mehr. Aber vorher bin ich regelmäßig Fahrrad gefahren. Ist auch Sport, ne, Herr Doktor? Natürlich. ja, alles ist Sport, die unsere Körper bewegen lassen. Ja, Herr Müller, gerade bin ich mit meinen Fragen fertig. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Nein, helfen Sie mir bitte, diese Luftnot, das ist schlimm und ich möchte die gerne loswerden. Ja, okay, wir machen alle. Es gibt noch zwei Schritte. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen. Anschließend nehme ich Ihnen etwas Blut ab, sowie ein paar apparative Untersuchungen durchführen. Wenn alle Okay. Befunde vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt und dann komme ich Ihnen zurück und sprechen wir Schritt für Schritt für Vorgehen. Okay, alles klar. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja. Sie haben gesagt, Sie haben leichte Husten. Ist der Husten trocken oder mit Auswurf? Ich habe gesagt, ich habe Reizhusten. Reizsystem. Leicht. Reiz. Reiz, Reiz. Reizhusten. Okay, schön. Reizhusten. Ist sie beantwortet die Frage damit? Ich? Das war, ist beantwortet, ne? Das mit dem Reizhusten. Ja. Sonst noch Fragen? Was gar nicht, gibt es im Chat Fragen? Nee, ne? Können wir weitermachen, oder? Wollen Sie noch was gucken? Ich brauche ein paar Ja, Minuten. okay, gerne. Guten Tag, Frau Oberarztin. Guten Tag. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen und möchte ihn Ihnen gern vorstellen. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ja, bitte, legen Sie los. Herr Peter Müller, 66 Jahre alt, 1,82 Meter groß, 89 schwer, stellte sie heute bei uns vor. 89 Kilogramm schwer, da müssen Sie Kilogramm dazu sagen. Kilogramm schwer, stellte sie heute bei uns vor. Der Patient klagte über seit 3 Monaten bestehende, langsam aufgetretene, zunehmende Dyspnoe und leicht Husten. Außerdem berichtet der Patient über eine enge Gefühl im Brustkorb. Dyspnoe würde in Form einer Atmungsstörung oder Nein. beschrieben. Das weglassen bitte. Die Husten, Der Husten. der Husten, ja, wurde als unproduktiv beschrieben. Nicht gesagt. Ich habe ein. Reishusten, Ja. ja. Ja. Er beklagt Reizhusten, reicht schon. Okay. Das ist ja Man kann unproduktiv. sagen, Reis oder ja, Ja, unproduktiv. Reizhusten, ja. Reizhusten ist das hier. Ja. So wie bei ACE-Hämmer-Husten, ne? So Ja, okay. Reizhusten. Nur die Hals ein bisschen schädigt. Genau, reizt einfach. Ja. Laut Angabe des Patienten traten die Beschwerden häufigst bei Belastung. Ja. Zusätzlich gab der Patient an, dass er in beiden Beinen Ödeme habe, die am Abend sich verschlechtern geworden seien. Nochmal den Satz. Laut Ja. Angabe des Patienten, Ja. ja, ich habe schon gesagt, Korrekt. laut Angabe des Patienten traten die Beschwerden häufig bei Belastung. Zusätzlich gab der Patient an, dass er in beiden Beinen Ödeme habe, Ja, sehr gut. die am Abend verschlechtern seien. Verschlechtern würden, die sich am Würde. Abend verschlechtern würden oder die mit Zunahme am Abend oder die am Abend zunehmen würden, die abends zunehmen Zunehmen. würden, die nehmen Am ja Abend zu, ganz einfach, zunehmen. ja. Die nehmen Ja, ja am zu, die Abend Ödeme. zunehmen. Ja, die Ödeme nehmen zu, heißt, die Ödeme werden mehr oder sagen Sie einfach, die am Abend mehr werden würden, Mehr werden die Ödeme, würde. ja, oder Okay. die am Abend zunehmen würden. Die Ödeme nehmen zu oder sie werden mehr. Ja. Und des Weiteren erwähnte er Gewicht Verlust von 6 Kilo innerhalb 3 Monate. Nein, nein, 8 Kilo. Acht nein. Ich habe Kilo. nicht gesagt Gewichtsverlust. Sie haben mich gefragt, ob ich Gewicht. Ich habe gesagt, dass ich Gewicht Entschuldigung, zugenommen habe. zugenommen. Ich habe hier geschrieben, zugenommen. Genau, Gewichtszunahme, ne? Gewichtszunahme innerhalb 3 Monaten. Ja, und Von 8 Kilo, ne? von 8 Gewichtszunahme von Kilo. 8 Kilogramm in den letzten 3 Monaten. Ich formuliere am Anfang. Des Weiteren erwähnte er Zunahme von 8 Kilo innerhalb 3 Monaten. Ja, an Vorerkrankungen bestehen eine arterielle Hypertonie seit 20 Jahren, die mit Ramipril 5 Milligramm zweimal täglich behandelt wird. Und die Name nicht gewusst. Bitte, eine was? Die Name Den Namen gibt es nicht. Der Name. Der Name nicht Ja. gewusst. Und ein weiteres Medikament, Ein dessen weiteres Name Medikament der Patient nicht wusste. nicht Und wusste. ein weiteres Medikament. Ein weiteres Medikamente, der Medikamente, nicht ein Medikament. Ein weiteres ein Medikament, Einzahl. Ein Medikament, weiteres Medikament, dessen Namen der ein Patient weiteres nicht wusste. Medikament des Namens, der Patient nicht wusste. Noch einfacher, er nimmt noch ein weiteres Medikament ein, der Patient kennt den Namen nicht. Okay, dann vielleicht später kann ich. Das Einfachste nehmen, was für Sie am einfachsten Okay, ist. Er ein nimmt noch ein weiteres, anderes Medikament ein, er nimmt ein anderes noch Medikament ein. andere. Er nimmt noch ein anderes Medikament ein, aber er kennt den Namen nicht. Ja, noch ein anderes Medikament. Das Medikament, Das ein Medikament. anderes Medikament, das Medikament, Eines. anderes Medikament, Anderes die Medikament. Medikamente, andere Medikamente, Medikament. Ja, das anderes Medikament. Medikament, ein anderes Medikament, Patient kennt aber den Namen nicht. Okay. Ja, Patienten kennt Name nicht wusste. Oder? Okay, und 10 Milligramm einmal täglich behandelt wird. Und er hat circa 20 Jahre lang geraucht, eine Packung täglich. Und er trinkt keinen Alkohol. Er hat keine Kontakt mit Drogen. Wie nennt man Impfstatus. das, wenn ein Patient 20 Jahre lang eine Packung Zigaretten am Tag raucht? Wie nennt man das abgekürzt? Er hat 20 Jahre 20 lang, Papiers, ne? ja, er hat 20 Jahre lang eine Packung Das Zigaretten. weiß ich, das ist alles korrekt, aber dann, das heißt, wenn er Sie fragt, das sind 20 Päckchen, ne? Ah, natürlich, 20 Genau, Päckchen. okay, weiter. Und er hat vor 10 Jahren mit Rauchen aufgehört. Er trinkt keinen Alkohol, er hat keinen Kontakt mit Drogen. Impfstatus ist vollständig. Reiseanamnese ist unauffällig. In der Familienanamnese, der Vater leidet an arterieller Hypertonie, herrscht Kranzstörungen. Nee, na. Koronararterien, oder? Koronararterstörungen. Bitte keine Störungen. Es gibt keine Koronargefäßstörungen, es gibt keine Herz-Kranz-Gefäß-Störungen, es gibt eine Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung und das ist eine Erkrankung, KHK. okay. Es gibt eine Herzkrank. koronare Herzkrankheit. Der Vater leidet an einer koronaren Herzkrankheit oder sagen Sie einfach KHK. Der KHK, Vater leidet an einer KHK. Wenn an Ihnen das zu KHK. schwer fällt, sagen Sie KHK. Wenn er Sie fragt, was ist KHK, dann müssen Sie sagen koronare Ja, Herzerkrankung. Corona, Störung, weg, alles weg. Krankung, Gibt's okay, nicht. Kranken, ja, natürlich. Eine COPD und Diabetes mellitus Typ 2. Und die Mutter ist gesund, er ist verheiratet, hat zwei gesunde Kinder, Drei er hat gesunde Kinder. Drei. gesunde drei Kinder. Er ist gerade Rentner. Früher arbeitete er als Anwalt. Genau. Gerade er Er ist gerade berentet, würde ich nicht sagen. Er ist ja, mittlerweile berentet. er, ja, er treibe nicht gerade Sport. Früher hat er oder ja hat er Fahrrad gefahren. Er ist früher viel Fahrrad gefahren, ist gefahren. Ah, gefahren. Okay. Nicht hat gefahrt. Gefahrt gibt's nicht. Das fallen Sie durch. Gefahren. Gefahren. Er Gefahren. ist Perfekt ist früher. gefahren. Vergangenheit ist gefahren. Bei Fahren gibt es Gefahrt nicht. Das gibt es nicht. Es gibt nur Gefahren. Ich bin gefahren, du bist gefahren. Ja, natürlich, ich weiß, Oder weil er ich mich fährt, unterhalten. sie fährt. Ne? Jetzt gerade. Sie fährt Fahrrad, er fährt Fahrrad. Aber er ist gefahren. Es Okay. wäre besser, wenn wir sagen, zum Beispiel, er fährt früher Fahrrad. Nein, er fährt früher Fahrrad. Früher ist Vergangenheit. Er ist Okay. früher viel Fahrrad gefahren. Und Präteritum fahr ja, Er fahren. fuhr. Fuhr, ja. Ja. Fuhr. Er fuhr früher Fahrrad. Ja, aufgrund der Symptomatik habe ich den Verdacht auf eine Herzinsuffizienz. Rechte Herzinsuffizienz, Herzseit Bitte? oder rechtzeitig Herzinsuffizienz. Bitte nicht genauer sagen. Es reicht Herzinsuffizienz erstmal. Okay. Ich habe den Verdacht auf eine Herzinsuffizienz. Warum kommen Sie auf eine Rechtsherzinsuffizienz? Warum? Ja, dafür sprechen zum Beispiel langseitige Dyspnoe. Ja, was macht eine Dyspnoe? Rechtsherzinsuffizienz macht eine Dyspnoe? Oder was macht eine Dyspnoe? Das einfach, Linksherzinsuffizienz macht eine Dyspnoe. Warum? weil im Lungen gibt Genau. ein. Und damit das in die Lungen kommt, muss man erstmal eine Linksherzinsuffizienz haben. Wie kommen Sie auf eine Ja, Rechtsherzinsuffizienz? natürlich. Bitte nicht. Okay, das ist Okay. sehr gefährlich. Herzinsuffizienz war schon gut. Also Okay. nichts was sagen, was man gefragt werden kann. Okay. Erstmal alles grob. Ich gehe davon aus, dass der Auf. Patient eine Herzinsuffizienz hat. Ja, aufgrund Reicht. der Ödeme, ja, habe diese die Ja, Verdacht. okay, aber das können Sie ja dann später noch sagen. Der kann ja dann sagen, Natürlich. lassen Sie ihn doch fragen. Der Sie Prüfer haben muss ja erstmal das Gefühl recht. haben, aha, ich frage mal weiter, ne? Dann lassen Sie ihn doch. Dann können Sie ja sagen, Okay. ja, vielleicht ist es eher mehr eine Rechtsproblematik als eine Linksherzproblematik, ne? Weil er hat Ödemen, aber Linksherzinsuffizienz macht auch Ödemen. Natürlich. Ja. Okay, also ich gehe von einer Herzinsuffizienz aus. Okay, gut, weiter. Okay, und Warum? ja, wie ich habe ich gesagt, Wie ich schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe. wie ich schon gesagt habe, ja, Dyspnoe, ja, diese Beinödeme und eigentlich belastungsabhängige Und was noch? Dyspnoe und diese Beinödeme. Ja, was ist noch typisch, dass er eine Herzinsuffizienz hat? Er muss vor allen Dingen nachts aufstehen zum Wasser lassen. Er hat eine Nykturie. Ja, Und er muss Oberkörper hochschlafen. und auch Genau. die Körperhochlagen. Und ja, als Differentialdiagnosen kommen auch eine ja, Lungenembolie. Warum? Wie kommen Sie auf die Lungenembolie? Ja, geschwollene Bein und auch Dyspnoe kann auch zum Beispiel eine Lungenembolie verursacht. Ja, aber was vor allen Dingen? Was vor allen Dingen habe ich extra gesagt, dass Sie auch an die Lungenembolie denken? Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, beide Beine sind dick, aber habe ich gesagt, das rechte Bein ist dicker als das linke Dicker Bein. als, ja. Das müssen Sie sagen. Das hat der extra gesagt. Habe ich extra gesagt. Ja, Es wir könnte auch haben. eine Lungenembolie sein, aber es reicht schon. Die Symptomatik reicht schon. Vor allen Dingen hat er gesagt, das ein Bein ist dicker als das andere. Ne? Das könnte sein, dass da vielleicht doch noch eine Thrombose drin steckt, ne, und so. Also okay, aber das stimmt. Also die Symptomatik reicht schon aus, aber ich habe extra gesagt noch, ne, das eine Bein ist dicker. Okay, was noch? Und auch ein metabolisches Syndrom aufgrund der ein bisschen Übergewicht und arterieller Hypertonie und typische Beschwerden, Kraftminderung. Ja, aber metabolisches Syndrom ist ein Syndrom und das macht keine akuten Beschwerden. Das würde ich jetzt nicht erwähnen. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, wir haben gehört. Kein Problem. Beni, duyuyor musunuz? Hören Sie mich? Ja, duyuyoruz. Ja. Ich kann aber den Patienten, den Arzt nicht Arzt. mehr hören. Arzt ist weg. Hochwahrscheinlich. Ach so, das ist bei allen weg. Hallo, Herr Doktor? Wir warten ein bisschen kurzer Zeit. Ja, der hat ein Verbindungsproblem, ne? Entschuldigung, Kein meine Problem. Verbindung. Aber soll ich was sagen? Jetzt ist auch die Stimme super. Jetzt höre ich sie auch besser. Jetzt Ja, alles gut. diesmal ich habe über ihr Handy verbinden. Diesmal bin ich über Handy verbunden. Diesmal habe Verbunden. ich mich über Handy verbunden. Sehr gut, Ja. okay. Alles klar, wir stehen geblieben bei Differentialdiagnose. Sie haben gesagt, Differentialdiagnose Lungenembolie, das war gut. Und das Zweite, das Dritte haben Sie gesagt, metabolisches Syndrom. Bitte nicht metabolisches Syndrom als akute Erkrankung, Differentialdiagnose jetzt in dem Fall nennen. Zumal der Patient ist nicht super dick, ja, der ist nicht sehr übergewichtig, der ist 1,82 groß und der ist nur 89 Kilogramm schwer. Das ist nicht viel für einen Mann. Vor allen Dingen nicht, wenn davon 8 Kilo Ödeme sind. Ja? Das heißt, der Mann hat Normalgewicht. Metabolisches Syndrom bedeutet immer Übergewicht. Er hat kein Übergewicht. Ja, Also, metabolisches 19. Syndrom bitte nicht erwähnen. Bitte nichts erwähnen, wo man sich nicht sicher ist. Ja? Es geht jetzt um das Erkrankungsbild Luftnot. Metabolisches Syndrom macht keine Luftnot. Das ist keine Ja. akute Erkrankung. Also, Wir vergessen das sofort. Herzinsuffizienz war richtig, Lungenembolie war richtig, ja? Okay? Und das COPD. Richtig, genau. COPD kann es sein, Lungenentzündung kann es sein, ne? Ja, Sowas war. Lungenentzündung, ja, Bronchitis, man kann auch. Okay, Genau. und um den Verdacht zu bestätigen. Was man, Entschuldigung, auch trotzdem immer dran denken, auch wenn das alles nahe liegt, er hat Beklemmung in der Brust und der Vater hat eine KHK. Also muss man auch bei diesem Patienten Ja, akut Koronarsyndrom. natürlich, natürlich, das gehört zu den ersten Diagnosen, die man nennt. Herzinsuffizienz, ACS, Lungenembolie. Diese drei Sachen sind die wichtigsten, die man ausschließen muss. Das müssen Sie sagen. Es kann ja Ja. sein, dass der Patient vor 3 Monaten einen Herzinfarkt hatte. Er hat das nicht gemerkt. Ja, und jetzt hat er eine Herzinsuffizienz nach dem Infarkt. Kann ja sein. Ja, natürlich. Ja, okay, alles klar. Gut. Fürs nächste Mal. Okay, was machen Okay. Sie als nächstes? Ja, um den Verdacht zu bestätigen, plane ich folgende diagnostische Maßnahmen. Zuerst werde ich den Patienten körperlich untersuchen. Und bei der körperlichen Untersuchung achte ich auf Herzauskultation und Lungenauskultation. Was hören Sie Und denn in der Lunge? Was erwarten Sie denn? wie können bei ja, Auskultation eine zum Beispiel gedämpfter oder Entschuldigung, eine Schilddrüse zum Beispiel. Warum erwarten Sie einen Stridor? Gucken Sie mal. Sie haben gesagt, die erste Verdachtsdiagnose ist Herzinsuffizienz. Was Ja. passiert bei Herzinsuffizienz? Und Wasser in der ja, Lunge. Flüssigkeitsansammlung in den Ja, Lungen was und hören Sie denn, wenn die Lunge voll ist mit Wasser? Rasselgeräusche. Sie hören erstmal Wasserdurchsicht, ja, Rasselgeräusche. Krepitation, ja, natürlich. So, Sie hören Rasselgeräusche. Okay. Sie können, Stridor ist was ganz anderes. Sie können sagen, Strito beim Asthma. Sie können Spastik hören, ne? Stridor gehört ja auch dazu. Aber Stridor ist ja eher wieder was ganz anderes, ist ja eher wie mehr so, na, wie soll ich sagen, wenn Epiglottis zu ist oder so, ne? Ja, Stridor. ja. Aber Spastik hören Sie, ne? Spastik. Spasti. Verlängertes Expiratorium zum Beispiel hören Sie. Warum? Weil Sie gesagt haben, COPD zum Beispiel. Wo dieses Iman, diese Spastik, hört man auch Patienten, wenn die schon im Lungenödem sind. Ja, Wenn die schon natürlich. im Lungenödem sind, hört man nicht das typische Rasselgeräusch. Man hört dann dieses Brodeln, ja, und man hört Spastik auch. Das ist manchmal nur Spastik wegen COPD. Das habe ich im Notfall immer, wenn ich als Notärztin bei Patienten bin. Oder die haben das feine Iman. Einigen, Das ist, wenn die Lungenödem haben, hört sich das genauso an. ne? Okay, also fangen Sie bitte, denken Sie bitte strategisch. Sie haben gesagt Herzinsuffizienz. Dann müssen Sie auch sagen, was Sie das erste hören bei Herzinsuffizienz. Ja, ich habe ja gesagt, der Patient könnte eine Herzinsuffizienz haben oder ein ACS oder halt eine Lungenembolie. Und entweder der Patient hat Rasselgeräusche, weil er Wasser in der Lunge hat. Ja, er kann auch ein bisschen Spastik haben. Er kann aber auch komplett aufgehobene Atemgeräusche, basale Abschnitte der Lunge haben, wenn er schon Pleuraergüsse hat. Der Mann hat Ja. das schon seit 3 Monaten. Ja, das ist schon ein chronischer Zustand. Das bedeutet, wahrscheinlich hat er schon Pleuraergüsse. Ja, natürlich. Okay, hab verstanden? Ja. Okay, alles klar. Und dann gehen wir über aufs Herz. Dann höre ich das Herz ab. Was hören Sie am Herzen? Ja, bei der Herzauskultation vielleicht kann ich wie man sagt, verminderte Herzgeräusche Warum? und ein Herzrasen. Ja. Herzrasen, ja. Und welche Erkrankung führt bei älteren Menschen auch zu einer kardialen Dekompensation? Welche Herzerkrankung, was man hören kann? Aortenklappeninsuffizienz? Stenose, Stenose. Verkalkung, alte Menschen, Kalk, Öle, alte Menschen, Kalk, Kalk am Herzen, Kalk an der Klappe, okay? Für alle. Alt, Kalk. junge Menschen nicht, eher Endokarditis, alte Menschen, wenn der alt ist, ne? Junge Menschen haben eher Insuffizienz, ne, weil da irgendwas reißt oder so. Aber bei alten Menschen Kalk, Kalk, Kalk, Herzkalk, KHK oder Aortenklappenstenose, okay? Ja? Das heißt, was hören Sie denn dann typischerweise? Ja, Geräusche. Welches Geräusch? Welches Geräusch? Dieses Schlauch. Man hört immer, immer, man merken Sie sich nur Aortenklappenstenose, die anderen sind nicht so wichtig, man hört dann ein Systolikum. Systolikum-Geräusche, ja. Hier, ne? Zweiter ICR rechts. Egal, es ist Detailwissen, muss nicht sein, aber Ja. vielleicht fragt er, egal. Und Gut. ja, bei der Labor veranlasse ich ja eine Wenn Sie Großbild. nicht verstanden war, oder? Ja, Wenn natürlich. Sie sagen, ja, ich höre das Herz ab, ich höre dann das, dann die Lunge ab, ich höre dann das mal, ich mache Aber eine körperliche Untersuchung. Vielleicht will er das ja gar nicht wissen, ne? Und dann, wenn er zu am hören ist, Anfang habe ich gesagt, das Herz, ich weiß, alles ja, gut. und Lungen Okay, abhört. worauf achten Sie Okay. noch? Sie gehen ja erstmal von der Herzinsuffizienz an. Wenn Sie ihn körperlich untersuchen, Lunge ist ganz wichtig, das müssen Sie sagen, wenn Sie Herzinsuffizienz sagen. Wenn Sie sagen, Ihre Hauptdiagnose ist Herzinsuffizienz, müssen Sie auch sagen, dass Sie die Lunge aushorchen, Rasselgeräusche hören können, Spastik hören können bei Lungenödem, ne? Oder Pleuraergüsse, abgeschwächte Atemgeräusche, beidseits basal. Das müssen Sie sagen. Herz, naja, Herzinsuffizienz, ne? Und Essen. was, worauf müssen Sie noch bei der körperlichen Untersuchung achten, wenn Sie eine Herzinsuffizienz gesagt haben? Wenn Sie Herzinsuffizienz gesagt haben? Ja, natürlich muss ich muss Leber auch Das ist palpieren das Erste. Nein, das ist nicht das und Allererste, auch was Sie wünschen. ja, geschwollene Beine. Ja, ich Ja, gucke mir die Extremitäten an. Und immer, ich ich gucke mir die denke auf Beinschwellungen und ich weiß. Gelenk. Ja, und man kann sich die Jugularis noch angucken, ne, ob die verstaut Jugularis, ist. ja, Das Jugularis, reicht. Der Prüfer ist schon perfekt zufrieden. Wenn Sie ein ja. bisschen über die Lunge was sagen, ich gucke mir an, ob der eingelagert hat, Wassereinlagerungen hat im Körper, vor allen Dingen an den Beinen, ne? Und dann gucke ich mir an, ob die Jugularis fertig reicht schon. Okay. Weiter. Okay. Und bei der Labor veranlasse ich groß Blutbild, Herz, Enzymen, ja, und Cholesterinwerte und Leber- und Nierenwerte und vielleicht D-Dimer. Vielleicht. Ja, Bitte. Lungen wollte ich so Ja, ausschließen. aber was ist das Allerwichtigste? Wir gehen immer, Sie haben gesagt, Ihre Hauptdiagnose ist Herzinsuffizienz. Dann müssen Sie das Erste erwähnen, was Herzinsuffizienz anzeigt im Labor. Ja, Was machen Sie? Troponin. BNP. Ja. BNP. Ah, BNP, natürlich. Ja, BNP und nee. Hugo. Also wenn Hugo. Sie sagen Herzinsuffizienz, müssen Sie auch BNP sagen. Als Ja, allererstes BNP und wichtige auch Gemälde. Pro-BNP. Genau, wir machen erst das Pro-BNP und dann natürlich auch die D-Dimere. Ne? KV-Doppel-Abhaknepilse jetzt Ja, gleich. ja. Ah, ich mache im Labor nur erstmal großes Blutbild, Elektrolyte, CRP, dann die Leberwerte, also die Transaminasen sagen wir natürlich. Ne? Und dann machen wir die Gerinnungsparameter. Und was ganz wichtig ist, wir machen natürlich das Pro-BNP, wir machen die D-Dimere. Wir machen und als nächstes ACS, ne? Herzenzyme und Troponin. Fertig. Ja. Strategisch. Das ist besser. Wenn man so vorgeht, ist für Sie auch besser für die Prüfung. Glauben Sie es mir. Ja. Abhack. Okay, was machen Sie als nächstes? Sehr gut. Ja, und anschließend veranlasse ich ein paar Apparativuntersuchungen. Erste Wahl ja, Sonographie und EKG. Ein Welche EKG. Sonografie? Echo. Was machen Sie als erstes? Sie können nicht zuerst Sonografie sagen. Erste ist EKG und Ja, danach. aber das haben Sie ja schon gemacht, ne? Sie müssen sagen, wir haben hier schon Pause gemacht, weil der Patient Luftnot angegeben hatte. Ja, wir. Die Vitalparameter habe ich schon überprüft, ja? Was sind Natürlich. Vitalparameter? Ja, Atemnot, Rhythmus und Atemnotrhythmus. Was nein, ist ein Atemnotrhythmus? Atmen, Rhythmus und Herzrhythmus und das Nein, Sa Atemfrequenz. F F Frequenz, Atemfrequenz, nicht Herz, Atemrhythmus. Atemfrequenz. Herzrhythmus, Sauerstoffsättigung, Blutdruck und Sehr gut. Und Pulse. EKG, das reicht schon. Pulsoximetrie. Und Sie haben ja schon EKG geschrieben. Sehr gut. Super. Okay. Also erst EKG. So, weiter. Dann? Und dann, ja, Sonographie des Herz ist Echo, Also Herzultraschall. Herzultraschall. Das heißt Herzultraschall. Ich mache einen Herzultraschall, ja? Ja, und Herzultraschall und Sehr gut. gegebenenfalls eine ja, CT des Thorax. Sehr gut. Wovon machen Sie das abhängig? Ja, aufgrund der Dyspnoe und um die Aber wovon machen Sie abhängig, ob Sie das CT machen oder nicht? Wovon hängt das ab? Wovon machen Sie das abhängig, das CT? Sie haben gesagt, gegebenenfalls noch ein CT. wenn die Befunde nicht unklar. Das meine ich, das sagt der Prüfer, sagt das genauso. Ah, Wovon machen Sie das abhängig? Ja. okay. Wovon machen Sie Ja. das abhängig? Abhängig Ja. von Bonabale, Nähebale. Wovon machen Sie Ja. das abhängig? Ja, hängt ab, unklare Befunde. Ja, von Ab. welchem Befund hängt es ab? Zum Beispiel bei der, zum Beispiel Herz Ultraschallbefunde und auch Was erwarten Sie? Babo-Unterschied. Wann würden Sie es machen? Wie muss das Erdultraschall sein, damit Sie ein CT machen von der Lunge? Zum Beispiel wäre, wenn wir die ja keine Ursache, zum Beispiel Nein, die nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Jetzt können Sie sagen Rechtsherz. Jetzt dürfen Sie Rechtsherz sagen. ja Ja, bei Lunge ist rechtes Herz befallen. Wenn Sie im Herzultraschall Rechtsherzbelastungszeichen sehen, wenn das rechte Herz nicht gut pumpt, wenn das rechte Herz betroffen ist, ja. ja Und, Labor, welcher Wert? und wenn pro BNP Nein, nein, CT. Warum machen Sie das CT überhaupt? Ah, okay, wenn der die mehr erhöht. Ja. Okay. Okay, wirklich, das Ja, ist wichtig, ne? Das heißt, Sie natürlich. machen das davon abhängig, der kann das fragen. Wenn Sie sagen, Sie machen gegebenenfalls noch ein CT, warum machen Sie das CT? Wovon machen Sie das abhängig? Sie machen das abhängig von der D-Dimere. Wenn die D-Dimere normal ist und er keine Rechtsherzbelastungszeichen hat, dann brauchen Sie auch kein CT zu machen. Ja, natürlich. Wenn von eins von beiden, wenn D-Dimere komplett unauffällig ist und er hat Rechtsherzbelastungszeichen, müssen Sie das auch nicht machen, ne? Weil die D-Dimere ist schon sehr ausschlaggebend, ne? Wenn die ganz normal ist, unauffällig ist, dann müssen Sie es auch nicht machen. Man kann Kann auch anstoßen. Rechtsherzinsuffizienz sein, einfach im Rahmen der Herzinsuffizienz. Ja, aber wenn die D-Dimere erhöht ist, müssen Sie auf jeden Fall ein CT machen. Okay? Okay. Gut, was noch? Das reicht. Was noch? Das reicht. Das reicht. Was Sie machen könnten, ist, wenn der Patient eine Lungenembolie hat im CT, welche Untersuchung müssen Sie dann noch machen? Fluoroskopie? Bitte was? Fluoroskopie. Was ist eine Fluoroskopie? Oder Lungen Nein, nein, nein, nein! Der Patient hat schon eine Lungenembolie im CT. Wenn der Patient eine gesicherte CT im CT eine Lungenembolie hat. Angiografie. Nein. Guck mal, der Patient hat eine Lungenembolie. Es ist jetzt, seine Krankung steht fest. Er hat eine Lungenembolie, deswegen hat er Luftnot. Welche Untersuchung muss man dann noch machen? Denken Sie an die Beine. Okay. Beinvenendoppler. Das rechte Bein ist dicker. Ah, natürlich. Wir Ja, müssen ja. Thrombus ausschließen. Ja, Ja, ich natürlich. weiß, das ist die Aufregung, aber in der Prüfung müssen Sie das Ja, wissen. natürlich müssen wir wissen. Genau, also CT, wenn der sicher eine Lungenembolie hat, muss man noch nach den Beinen gucken, ne, woher das kommt. Ja, super. Ja, und falls so, ja, oder sollte sich meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, lerne ich therapeutische Maßnahmen. Ja, sehr gut. Ja, und Lebensstiländerungen. Nee, der Patient ist jetzt bei Ihnen und hat jetzt akute Luftnot und Sie wissen, das ist ein Herzinsuffizienz. Was machen Sie als allererstes? Natürlich ja, Sauerstoffgabe. Und was noch? Sie müssen verhandeln. Das Wasser muss raus aus der Lunge. Denken Sie mal logisch nach. Was geben Sie dann? Und dann ASS. Nein. Wenn der eine Herzinsuffizienz hat und er hat Wasser in der Lunge, der hat Luftnot, Ja, was ist die okay. erste Therapie der Wahl? Der Therapie ist Diuretika. Ah, yes, genau. Ich verabreiche ihm Diuretika am besten über die Vene, ne, damit die Okay, Lunge besser wird. Entschuldigung. Ja, Meine. alles gut. Ja. Ja, sehr gut. Ich Diuretika. komme in eine Minute, bitte. Ja. Diuretika und dann, genau, und was müssen Sie dann noch behandeln? Die Herzinsuffizienz, ne? Das ist wichtig. Ich muss die Herzinsuffizienz behandeln, müssen Sie sagen. Ja, natürlich. Ja, zuerst Sauerstoffgabe, Sehr gut. Diuretika. Und diese langfristige Therapie muss ich planen. Sehr gut. Die langfristige Therapie für eine Herzinsuffizienztherapie. Eine Herzinsuffizienztherapie müssen Sie einleiten, ne? Sagen Sie so. Ich muss eine Herzinsuffizienztherapie einleiten. Die besteht Einleiten. aus was? Ja, aus ja, Eine Beta-Blocker, Ja. Clopidogrel oder Clopidogrel ist Blutverdünnung. ja, natürlich, vielleicht, ja, Nein, wir reden von der ja, Herzinsuffizienztherapie. Beta-Blocker, Diuretika und Was ist das Mittel? Was sind die Therapie für Herzinsuffizienz? Also, Herzinsuffizienztherapie, Beta-Blocker, leitliniengerecht, ACE-Hemmer. Oh ja, AC-Hemmer, ARB, auch Was noch? Angiotensin-Rezeptor-Blocker. Was gehört? Es gibt vier, die eine Säule bilden, die man geben muss. Wenn der wirklich eine Herzinsuffizienz hat, das heißt, wenn die EF eingeschränkt ist, ja, unter 45 zum Beispiel, hat er ja wahrscheinlich, ne? ACE-Hemmer, Beta-Blocker, was noch? ARB, Angiotensin-Rezeptor-Blocker. Sehr gut. Und was ist das vierte? Was jetzt wenn Sie das nicht sagen, das müssen Sie sagen, in allen Leitlinien hochgepriesen, SGLT2-Hemmer. SGLT2-Hemmer. Das muss jeder von euch wissen. S, groß S, SGLT, groß S, groß E. SGLT2. Hemmer. Immer ja. Mütfen, bunu herkes googeln ja pür bugün. SGLT2-Hemmer ist Mittel der Gliptin. Wahl. Dapagliflozin oder Empagliflozin ist das. Okay, wow. Jardiance zum Beispiel ist Empagliflozin, Foxiga ist Dapagliflozin. Das brauchen die Medikamente, das brauchen die Patienten. Das ist leitliniengerecht Klasse 1a. Und was man auch wissen muss, ist, diese SGLT2-Hemmer gibt man auch bei Patienten mit einer HFpEF. Das heißt, wenn die Pumpfunktion noch gut ist, aber er trotzdem eine Herzinsuffizienz hat, gibt es ja auch, ne? Egal, muss man nicht wissen. Also SGLT2-Hemmer, ACE-Hemmer, Beta-Blocker, ARB. Super, gut. Ya ich Gerçekten. weiß das şöyle heyecanla biliyorum yani heyecandan insan karıştırıyor bazı şeyleri. Evet. İnsgesamt muss ich sagen Anamnese Almanca süperdi ne? Also es war wirklich gut. Şimdiye kadar yaptıklarınızın en iyisinden de diyebilirim yani. Hem konuşma açısından hem böyle akış açısından böyle her şey güzeldi. Diagnostik war auch am Anfang sehr gut. Sonradan karıştırdık biraz. Ama bu Evet. klopidogreli bir şey olmaz ama klopidogrel ise kein Herzinsuffizienzmedikament, ne? Also Herzinsuffizienzmedikamentleri wirklich yataktan kalkınca ezberden söylemeniz lazım. ACE, beta-blocker, spironolakton, also Aldosteron-Antagonisten, ne? Und SGLT2-Hemmer. Bunu söyleyince kriegt man ganz viel Punkte in der Prüfung. Das ist Ja, wichtig. okay. Mache ich. Ja, Wenn bitte. kommt, mache ich. Aber ja, genau. Okay? Weil Vielen sonst war Dank. das sehr gut. Ich weiß nicht, ob die anderen noch Fragen haben. Also geçersiniz. Ben geçirirdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Gibt's noch irgendwie Fragen oder so? Siz girdiniz mi? İlk kez mi giriyorsunuz? İlk kez gireceğim. Yani.